Nachbarländern Libanon und Jordanien. Gleichzeitig fordert das Hilfswerk ein stärkeres Engagement der Bundesregierung, um Krieg und Gewalt in den Krisenländern entgegenzuwirken. Weitere Meldungen jetzt mit Nina Lendfür. Die britische Notenbank hat auf den bevorstehenden Brexit reagiert und die Leitzinsen gesenkt von 0,5 auf 0,25%. So sollen Investitionen angekurbelt werden, weil es für Unternehmen billiger wird, sich Geld zu leihen. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die britische Wirtschaft einbricht, wenn das Land die Europäische Union verlässt. In Afghanistan haben mutmaßliche Taliban-Kämpfer eine Touristengruppe angegriffen. Fotos zeigen einen ausgebrannten Minibus, der die Gruppe transportiert haben soll, in der sich auch ein Deutscher befand. Begleitet wurde sie von einem Konvoi der afghanischen Armee. Nach Angaben der Lokalregierung wurden die Touristen aber nur leicht verletzt. Der größte deutsche Baukonzern Hochtief verlässt den Hauptverband der deutschen Bauindustrie und damit auch die Tarifbindung. Ein Sprecher sagte, Hochtief wolle seine Interessen eigenständig vertreten. Der Konzern kann damit für seine 3600 Mitarbeiter in Deutschland in Zukunft hauseigene Tarifverträge schließen. Jetzt noch eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen. Die wegen ihres gefälschten Lebenslaufs in die Kritik geratene SPD-Bundestagsabgeordnete Hinz hat alle Parteiämter niedergelegt. Das teilte der SPD-Unterbezirk Essen mit. Auf ihr Bundestagsmandat habe sie aber noch nicht verzichtet. Die 54-Jährige habe die Partei in einer E-Mail informiert und angekündigt, sich zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich zu äußern. Der Unterbezirk hatte Hinz eine Frist gesetzt, ihr Mandat niederzulegen. Diese war gestern Abend verstrichen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht lockern die Wolken auf und die Temperaturen gehen auf 15 bis 12 Grad zurück. Morgen beginnt der Tag mit etwas Sonne. Später zieht Richtung Osten ein Regengebiet über das Land. Örtlich bilden sich auch Gewitter. In Hagen werden 20 Grad erwartet, in Soest und Stolberg bis zu 21 Grad. Das war WDR aktuell mit den Nachrichten. WDR 3 Hörspiel. Guten Abend. Wo bin ich? Wo sind wir? Was soll das? Angesichts der Nachrichtenlage in den letzten Monaten ist diese Frage durchaus berechtigt. Was passiert hier? Die Frage nach dem Bösen wird wieder gestellt. Was dagegen tun? Harriet und Harry haben etwas getan gegen das Böse und stehen am Ende da mit genau den gleichen Fragen. Wo bin ich? Wo sind wir? Was soll das? Harrys Motto darauf, Leben heißt, sich Sorgen machen. Warum? Zu hören jetzt in Wege zur Panik. Wege zur Panik von Norman Locke. Aus dem Amerikanischen von Heidi Zerning. Regie Annette Kurt. Dass wir hier richtig sind? Die Wegbeschreibung von denen war völlig klar. Ach, es war dunkel. Na und? Du kannst eine falsche Abzweigung genommen haben. Was Unsinn. Du kannst rechts mit links verwechselt haben. Glaubst du, ich kann nicht rechts von links unterscheiden? Orientierungssinn war nie deine Stärke. Das hat nichts miteinander zu tun. Weißt du noch, wie du mich nach Canarsie gefahren hast wegen der Wassermelonen? Mit deren Wegbeschreibung hätte sich ein Blinder zurechtgefunden. Mach doch mal das Licht an. Ich finde den Schalter nicht. An der Wand. Ich weiß, dass er an der Wand ist. Wo sonst? An der Decke? Ja, dann mach's an. Hast du ihn immer noch nicht gefunden? Hier ist keine Wand. Himmel, Herrgott, geh 5 Schritte und du läufst dagegen. In welche Richtung? Irgendeine. Also. Keine Wand da. Och, muss doch. Simon, ich glaube, wir sind im Freien. Nenn mich nicht Simon, ich heiße Harry. Hat dich vergessen. Es ist wichtig, dass du das nicht vergisst. Wenn du rumgehst und mich Simon nennst, war alles umsonst. Tut mir leid. Geh noch ein paar Schritte. Ich höre dich nicht gehen. Ich kann nicht. Ich habe schreckliche Angst. Wovor? Da ist nichts, wovor du dich... Ich kann nicht gehen. Ich habe das Gefühl, ich stehe am Rande eines Abgrunds. Noch einen Schritt und ich falle ins Bodenlose. Hast du heute Morgen keine Tablette genommen? Nein. Warum nicht? Ich wollte von vorn anfangen. Ein neues Leben, hast du gesagt. Keine Sorgen mehr. Du hättest die Tablette nehmen sollen. Du weißt doch, wie es dir sonst geht. Du hast gesagt, ich soll mir keine Sorgen mehr machen. Ja, wie man das eben so sagt. Ich wollte dich beruhigen. Ich dachte nicht, dass du das wörtlich nimmst. Natürlich werden wir auch mal Sorgen haben. In dieser Hinsicht ist es hier nicht anders als da, wo wir herkommen. Anders ist nur eins. Hier sind wir nicht mehr in ernster Gefahr. Wir leben, oder? Und leben heißt sich Sorgen machen. Was meinst du denn, was Leben ist? Dann such du's. Was? Du willst Licht haben, dann such du. Ich rühre mich nicht mehr, bis ich sehen kann, wo ich hintrete. Gott, noch mal, Harriet. Das war mein letztes Wort zu diesem Thema. Hast du die Taschenlampe eingepackt? Nein. Du hast gesagt, pack nicht zu viel ein. Sie haben gesagt, wir dürfen nur zwei Koffer mitnehmen. Zwei Koffer, mehr nicht. Was machst du? Ich suche den Schalter. Ach, schön. Sag mir, wenn du ihn gefunden hast. Gefunden, Liebling? Harry? Bist du da? Um Gottes Willen, wo bist du? Wo soll ich schon sein? Hier, bei dir. Ich geriet plötzlich in Panik. Du hättest heute Morgen eine Tablette nehmen sollen. Verdammt! Was ist los? Bist du noch da? Ich bin über den Koffer gestolpert. Ach so. Du hast mich erschreckt. Ich hatte schon Angst, du wärst in den Abgrund gefallen. Es gibt keinen Abgrund, kein Loch im Boden. Es gibt nur diesen einen Riesenraum, dessen Ausmaße ich erst noch erkunden muss. In der Hinsicht hat es viel Ähnlichkeit mit dem Weltall. Vielleicht bringen wir den Rest unseres Lebens damit zu, im Dunkeln herumzutappen. Ich nicht. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Ich schlage Wurzeln an diesem Fleck. Dieser Fleck ist für mich der einzig sichere Ort auf der ganzen verrückten Welt. Ich brauche kein Licht. Ich mache die Augen zu. So, ich habe sie zugemacht. Licht oder dunkel, mir völlig egal. Hör mit dem Gepfeife auf. Ich pfeife, wann ich will. Niemand hat gesagt, wir dürfen nicht pfeifen. Es geht mir auf die Nerven, wenn du pfeifst. Wenn ich nicht pfeife, verliere ich den Verstand. Ich gehe die Wände hoch, weil das hier Wahnsinn ist. Und ich den Verstand verliere. Hör auf! Bist du noch da? Harriet? Harriet? Antworte mir. Bist du tot, Harriet? Bist du deshalb nach 20 Ehejahren zum ersten Mal sprachlos? Gott, wie ich das hasse. Dieses scheußliche Gefühl, allein zu sein, als wäre niemand mehr auf der Welt außer mir. Kein angenehmes Gefühl, das kann ich dir sagen. Du hast recht. Canarsie mit den Wassermelonen war ein Albtraum, der mich nicht loslässt. Keine Woche, in der ich nicht davon träume. Im Holland-Tunnel zur Hauptverkehrszeit und in der falschen Richtung. Was wollen wir im Holland-Tunnel? Mein Gott, du glaubst doch nicht, dass wir da gelandet sind. Dass ich eine furchtbar falsche Abzweigung genommen habe und jetzt sind wir Auf dem Grund vom Hudson River? Nein. Wer hat Licht gemacht? Oh, mein Gott. Der Abgrund. Die Tiefe. Das klaffende Nichts. Es muss eine Zeitschaltung sein. Es war die ganze Zeit da. Ein Schritt. Und du hättest dir morgen früh deine Spiegeleier selber braten müssen. Wohin schaust du? Ins Bodenlose, du Idiot! Ich habe dir ja gesagt, dass es da ist. Ein selten blöder Platz für sowas, wenn du mich fragst. Wir müssen die Bauaufsicht bestochen haben. Woher weißt du, dass es bodenlos ist? Weil ich den Boden nicht sehen kann. Daher. Das beweist gar nichts. Riecht komisch. Nach toten Ratten? Nein, finde ich nicht. Verdammt dunkel. Hallo? Ist da jemand? Nichts. Da steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick meint. Es ist bodenlos. Hab ich dir doch gesagt. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht allein. Halt doch bitte mal deine verflixten Gefühle da raus. Die regen dich nur auf. Warum haben wir so gelebt? Das heißt so. All die Jahre. Ich werde Bretter besorgen. Schön mit Nut und Feder. Ich mache uns einen Tanzboden, ein paar Teppiche. Wir wälzen uns auf dem Boden, reaktivieren unser Sexualleben und zähmen so das Chaos. Machen es freundlich. Sie hätten uns die Kehle durchschneiden sollen, statt die Nabelschnur. Was sagst du da? Als sie uns damals das Messer in die Hand drückten, hätten wir einander erstechen sollen, statt die Torte anzuschneiden. Das ist krank, absolut krank. Ich habe zu viel gesehen. Verdammt, hättest du doch bloß heute Morgen eine Tablette genommen. Das Grauen. Kämpf dagegen an, Harriet. Lass dich nicht unterkriegen. Direkt oder indirekt habe ich das Schlimmste mit angesehen, was das 20. Jahrhundert zu bieten hatte. Deshalb sind wir ja hier. Sie haben uns hergeschickt, eben weil wir zu viel gesehen haben. Sie haben uns hergeschickt, damit wir vergessen. Halt mich fest. Halt mich fest. Es wird alles gut. Glaubst du? Sie haben es gesagt. Das ist unsere Belohnung, weil wir uns schließlich dagegen ausgesprochen haben. Das soll unser Paradies sein. Es ist schwer, sich daran zu gewöhnen. Woran? Wahrscheinlich habe ich mich deshalb so aufgeführt. Sich woran zu gewöhnen? Es tut mir so leid, Harry. Woran gewöhnt man sich schwer? An dein neues Gesicht. Du magst es nicht? Doch, aber... Mein Gott, du magst es nicht? Wie? Doch, natürlich mag ich es. Ich habe es ja ausgesucht. Ich bin eben an das Alte gewöhnt. Das ist alles. Du wirst dich daran gewöhnt. Ich weiß. Es ist nicht so anders. Es ist ein interessantes Gesicht. In vielerlei Hinsicht sogar besser als das Alte. Was ist nun schon wieder? Ich dachte immer, du mochtest, wie ich aussah. All die Jahre. Doch, ich mochte, wie du aussahst. Sehr sogar. Ich fand immer, du warst ein schöner Mann. Und was ist mit meinem? Das ist ein gutes Gesicht. Das ist nicht das, was eine Frau gerne hören möchte. Es ist ein hübsches Gesicht. Na gut, es ist ein schönes Gesicht. Ich liebe dein neues Gesicht. Genauso wie dein altes. Das nicht alt war, sondern ewig jung. Nicht mehr und nicht weniger. Genauso. Küss mich. Wir werden hier glücklich sein. Ich wüsste nicht, was dagegen spräche. Wir Wir haben uns Mühe gegeben. Stimmt doch, Harry. Es war nicht immer möglich, das Richtige zu tun. Nicht in jedem Fall. Also so hast du nicht immer gedacht. Man kann nicht sein ganzes Leben auf diesem Planeten zubringen, ohne irgendwie anders zu werden. Du meinst unmenschlich. Wir haben ausgesagt, vergiss das nicht. Wir haben so lange gewartet, Harry. Aber am Ende. Ja, am Ende. Aber was war vorher? Es gab so viele Situationen im Laufe unseres Lebens, wo wir... Wir haben unser Bestes getan. Manchmal glaube ich, das war nicht genug. Es war schon genug, dass wir überhaupt sahen. Als sie die Frau nebenan gefoltert haben. Mein Gott. Was haben wir nicht alles gesehen und gehört und konnten nichts tun? Sie schrie und schrie die ganze Nacht. Ich habe alles gehört, jedes Wort der Anweisung. So deutlich, als wäre ich im selben Zimmer. Ich sah die Werkzeuge vor mir. Da begriff ich zum ersten Mal, wozu Menschen fähig sind. Es war furchtbar. Aber wir haben schließlich den Mund aufgemacht. Wir schon. Ja. Zeugen der Anklage. Und sachkundige Zeugen. Wir haben gegen das Böse ausgesagt. Ein kleines Beispiel davon. Nur ein Tropfen im Ozean, aber immerhin etwas. Wir haben etwas bewirkt. Und ob du und ich. Wir haben unsere Pflicht als Staatsbürger getan. Es hat gekostet. Ich muss zugeben, ich schäme mich nicht. Ich hatte mächtige Angst im Zeugenstand. Ich auch. Ihre Augen sagten zu mir, wir werden uns an dich erinnern, an dein Gesicht. Und wir werden dich kriegen, und wenn es noch so lange dauert. Nach den Gesichtern können die eine Ewigkeit suchen. Die finden uns nicht. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß nicht. Ich habe wieder Angst. Sei nicht albern. Wir sind ins Programm aufgenommen. Wir sind geschützt gegen alles Böse aus In- und Ausland. Sie haben uns ihr Wort gegeben. Wir haben nur ihr Wort. Also, es kommt eine Zeit im Leben, da muss man jemandem vertrauen. Sonst wird man wahnsinnig. Und wenn wir den Falschen vertraut haben? Wir haben die Partei des Guten ergriffen gegen das Böse. Wenn ich auch nur eine Minute lang glauben würde... Willst du deinen Verstand verlieren? Ja? Nein. Ich bin überzeugt, das hier ist nur vorübergehend, bis sie ein Haus für uns gefunden haben. Du hast ihnen gesagt, du willst einen Garten, weißt du noch? Ja. Dein eigenes Stück Land. Ohne unsere Aussage wären die Schufte davongekommen. Es war keine gewaltige Untat von größeren Ausmaßen. Die Opfer zählten nur nach Hunderten. Man kann sogar sagen, es war ein verhältnismäßig geringfügiges Verbrechen. Nur waren die meisten Opfer eben Kinder. Das machte es so besonders verwerflich. Das hat ja auch die Öffentlichkeit aufgerüttelt. Ich werde nie die Fotos vergessen, die beim Prozess gezeigt wurden. So viel sinnloses Leid. Wofür? Geld, Macht, Besitz, alles aus Habgier, aus Liebe, das könnte man noch verstehen, sogar politische Willkür, aber das... Manchmal möchte ich mir die Augen ausstechen. Uns geht die Menschheit verloren. Sie haben unsere Gesichter ausgetauscht, aber nicht unser Hirn, nicht unsere Erinnerung. Ich weiß nicht, wann es passiert ist, wann wir aufgehört haben, menschliche Wesen zu sein. Es muss einen Augenblick gegeben haben. Haben wir uns auf den Bauch fallen lassen und sind in den Urschlamm zurückgekrochen. Was mag bloß da unten sein? Ach, das unterirdische Leben der Großstadt, denke ich. Notenausbrecher, Unterweltbosse, Penner, Leute auf der Flucht, Leichen, die Verlorenen und die Vergessenen. Kanalarbeiter, die Tag und Nacht arbeiten, damit die Stadt nicht verstopft, schaufeln Fäkalien, 10 Krokodile am Schwanz raus. Undichte Giftmüllfässer, Massenvernichtungswaffen werden unablässig hin und her transportiert. Da unten ist eine ganze Subkultur, die unterste Unterschicht. Dort befinden sich die Keller, das geheime Leben Amerikas. Ist dir an der Wohnung nichts aufgefallen? Ach doch, das Riesenloch in unserem Wohnzimmer. Davon rede ich nicht. Was dann? Es gibt keine Tür. Bist du sicher? Mir war doch, als wäre da eine. Es gibt eine Tür zum Badezimmer und den Durchgang zur Küche. Das ist alles? Ich rede davon, dass es keinen Ausgang gibt. Wir können notfalls immer die Falltür benutzen. Da kriegst du mich nicht mehr runter. Kein Stück. Nie wieder. Warum? Weil mich das zu Tode geängstigt hat. Darum all die Tage in völliger Finsternis. Das gehört zum Programm. Erst in der U-Bahn mit den überstrichenen Fenstern. Zu unserem Schutz. Dann laufen und laufen, über Wurzeln stolpern und Gott weiß was, Ratten. Und dann durch unterirdische Abwässer waten und dann zuletzt dieser enge Tunnel, die schleimigen, feuchten Wände. Oh, mir wird schlecht. Leg dich aufs Bett. Du bist müde. Du hast viel durchgemacht. Du musst dich ausruhen. Wenn du geschlafen hast, wirst du dich besser fühlen. Oh Gott, und ich dachte, ich wüsste absolut alles über Übelkeit. Ich dachte, ich wäre Expertin in Sachen Erbrechen und Ekel. Ist ja gut. Ist alles in bester Ordnung. Wir sind beieinander. Wir sind in Sicherheit. Wir haben alles, was wir brauchen. Hier Dosen mit Gemüse, Büchsen mit Thunfisch, Gläser mit Marmelade, Kartons mit Haferflocken, Säcke mit Mehl. Das Salzfass ist voll Salz, die Pfeffermühle ist voll Pfeffer. Die Vorräte und das Klopapier reichen für Monate. Sie haben an alles gedacht. Aber was, wenn wir raus wollen? Der Sinn ist doch, Harriet, wir brauchen nicht raus. Und zwar auf längere Zeit. Willst du raus? Ich nicht. Ich war genug draußen. Jetzt bin ich froh, drin zu sein. Das hier ist wie eine kleine Insel, eine Höhle. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Nie mehr. Wir sind ins Programm aufgenommen. Ich bin es müde, mich zu verstecken. Nur noch ein Weilchen, Harriet, und es ist vorbei. Aber es sollte doch schon vorbei sein. Jetzt! Das ist eine vorläufige Unterbringung. So viel wissen wir jetzt. Andernfalls gäbe es eine Tür. Es gäbe eine Tür, die in deinen Garten führt. Das haben sie versprochen. Und sie halten immer ihr Wort. Aber wenn sie es nicht täten, würde niemand mehr auf sie hören. Dann würde Anarchie herrschen. Alles wäre aus den Fugen geraten. Es hätte eine Revolution gegeben und anschließend brutale Unterdrückung. Wir würden unter einer Diktatur leben, aber wir haben nicht unter einer Diktatur gelebt. Wir standen nicht unter der Knute. Es geriet nicht alles aus den Fugen. Jedenfalls nicht im Innersten. Das Innerste hielt. Die Außenkanten waren vielleicht angestoßen, aber das Innerste blieb heil. Deshalb haben die Leute, jedenfalls die Mehrheit, auf sie gehört und hören noch auf sie. Und deswegen halten sie Wort. Ist Logik nicht was Wunderbares? Wie kannst du von Logik reden, wenn in unserem Wohnzimmer ein Abgrund ist? Reiß dich zusammen, Harriet! Und weißt du noch was? Nein. Was? In der Küche sind Messer. Was ist daran so seltsam? In Küchen sind immer Messer. Küchenmesser. Nicht so viele. Hast du sie gesehen, Harry? Es müssen Hunderte sein. Und alle scharf. Aus dir spricht der Verfolgungswahn. Bratenmesser, Tranchiermesser, Schälmesser, Metzgermesser. Weil du heute Morgen nicht deine Tablette genommen hast. Weil sie wollen, dass wir Selbstmord begehen. Nein. Die wollen, dass wir uns selber die Kehle durchschneiden, ins schöne, warme Bad steigen und langsam verbluten. Hör auf! Du bist hysterisch. Ich weiß gar nicht, was über mich gekommen ist. Ich bin einfach nicht ich selbst. Natürlich nicht. Das sind wir beide nicht. Wir sind völlig andere Menschen als die, die wir mal waren. Wir haben unser altes Ich hinter uns gelassen, wie zwei alte Mäntel im Kleiderschrank eines leeren Zimmers. Weit, weit fort. Wir fangen noch einmal an. Ganz von vorn. Ein neues Leben. Nagelneu. Noch einmal eine Chance. Genau. Und das musst du dir immer wieder sagen. Reingewaschen. Alles wird anders sein, weil wir anders sind. Sag es, Harriet. Alles wird anders sein, weil wir anders sind. Neue Gesichter, neue Sehweisen, neue Identitäten. Sag es. Alles wird anders sein, weil wir anders sind. Schrei es über die Dächer. Oh mein Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Es gibt kein Fenster. Keine Panik. Das ist ein böser Traum, Harry. Ein Albtraum. Es muss eine vernünftige Erklärung geben. Ich möchte jetzt aufwachen. Harry, lass uns dahin zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Ich habe keine Angst mehr davor. Die Falltür ist abgeschlossen. Ich verschließe meine Augen. So, jetzt sind sie zu. Jetzt verschließe ich meine Ohren. Ohren zu. Als nächstes meine Nase. Ich kann den Gestank nicht mehr ertragen. Harriet, sieh mich an. Ich rolle mich zusammen zu einer kleinen Kugel. Sieh mich an! Ich gehe jetzt hinein. In das Reich der Verrückten. In das Irrenhaus hinter den Mauern. Adieu, Harry. Du brauchst mich nicht zu besuchen. Hallo? Hallo? Wer ist es? Sie haben aufgelegt. Das ist demoralisierend. Lass dich nicht entmutigen, Schatz. Das hat mich völlig erschüttert. Vielleicht sollten wir beten. Nein. Nein. Nein, nein. Am besten wir warten. Warten? Worauf? Bis die Lage wirklich verzweifelt ist. Ich bin nicht sicher, wie das funktioniert. Vielleicht ist nur ein Gebet am Tag erlaubt. Im Jahr. Im Leben. Wer weiß. Du bist so verspannt. Warte, ich massiere dich. Meinst du, es wird größer? Was? Das Loch da im Boden. Ach, Löcher werden nicht von ganz allein größer, Harry. An dem Tag, als du aussagtest, war ich so stolz. Mir kamen direkt die Tränen. Deine Stimme klang so klar und kräftig. Ich habe gezittert wie Espenlaub. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich hörte nur deine Stimme, die voller Empörung war, die so feierlich und schrecklich die Wahrheit verkündete. Sie haben dir applaudiert, Harry. Sie standen auf und applaudierten. Sie haben uns beiden applaudiert. Wir haben es gemeinsam getan. Vielleicht solltest du rangehen, Harry. Sobald ich Hallo sage, hängen sie wortlos auf. Sag nicht Hallo, sag was anderes. Guten. Ist es morgens, mittags oder abends? Ach, keine Ahnung. Wir haben aufgelegt. Wir haben widerstanden. Sie haben uns Geld geboten, Autos, ein Haus am Strand. Wir haben ihnen gesagt, sie sollen sich das in den Hintern stecken. Und dann sind wir sofort zur Polizei gerannt. Sofort in Schutzhaft. Ja, sie wären doch in der Nacht wiedergekommen und hätten uns in unseren Betten ermordet. Wir haben dazu beigetragen, dass drei von ihnen hinter Gitter kamen. Die Spitze des Eisbergs. Das ist schon was für zwei Leute, zwei ganz normale Bürger. Wir taten, was wir konnten. Alles Weitere wäre Selbstmord gewesen. Was machen wir jetzt? Habe ich dir noch nicht genug Gründe zur Tatenlosigkeit geliefert? Warum versuchen wir nicht, jemand anzurufen? Ja, wen denn? Ich kenne hier niemand. Ich weiß ja nicht mal, wo wir hier sind. Rufe die Vermittlung an. Erkundige dich, wo wir sind. In welcher Stadt. Wie spät es ist. Ich habe Angst davor. Soll ich es tun? Wenn es dir nichts ausmacht. Tot. Niemand dran. Das Telefon ist tot. Oh mein Gott! Lass mich jetzt nicht im Stich, Harry. Jetzt habe ich meinen Schwachpunkt erreicht, wo ich nicht mehr kann. Ich schäme mich auch nicht. Jeder hat ein... Meiner sind tote Telefone. Ach, sei nicht albern. Sie haben es endlich geschafft, mich an den Rand der Verzweiflung zu treiben. Wer hat jetzt Verfolgungswahn? Riechst du es nicht? Was? Furcht! Ach, das ist deine eigene, Harry. Macht mir Gänsehaut. Du musst jetzt stark sein. Ich bin völlig durchgedreht. Harry, komm sofort da raus. Ich bin ein gebrochener Mann, Harriet. Ich kann das nicht alleine durchstehen. Das ist ein Doppelbett. Warum kommst du nicht zu mir? Ach, das ist jetzt nicht die richtige Zeit. Ich leg mich jetzt schlafen, Harriet. Weck mich auf, wenn alles vorbei ist. Harry! Gute Nacht. Harry! Das Licht... Harry! Wer hat das Licht ausgemacht? Bist du das, Harry? Verzeihen Sie die Störung. Wer sind Sie? Der Leichenbestatter. Sie sind an die falsche Adresse geraten. Hier ist niemand tot. Sind Sie da sicher? Ja, sehen Sie selbst. Ich rieche eine Leiche. Das ist eine Ratte, eine tote Ratte. Das ist das Loch im Boden, das riechen Sie. Wir riechen das schon seit wir hier sind. Ganz schön großes Loch haben Sie da. Ist das Ihres? Nein, das war schon da, als wir herkamen. Kennen Sie den Hausbesitzer? Man könnte sagen, ich arbeite für ihn. Der wird sauer sein, wenn er das Loch sieht, das Sie in seinen Wohnzimmerfußboden gemacht haben. Es war schon da. Die Hütte sieht wie kurz vorm Abriss aus. Ist denn das nicht das Sicherheitshaus? Dieses Zimmer ist eine Katastrophe. Ich verstehe nicht, wie Sie nachts schlafen können. Welche Tageszeit haben wir? Es kann Ihnen doch egal sein. Sind Sie vom Programm? Sind Sie von denen geschickt? Ihr zieht. Merken Sie das denn nicht? Sie können sich den Tod holen. Wo sind wir? Sie stellen zu viele Fragen. Haben Sie irgendwelche Anweisungen für uns? Wissen Sie denn nicht, wie man ein Bett macht? Sind Sie von denen geschickt? Sie stecken schwer in der Klemme. Total in der Scheiße. Wenn ich ehrlich sein soll, Sie haben sich Ihr eigenes Grab geschaufelt. Wir haben das nicht gemacht! Wir haben ja nicht mal eine Schaufel. Brüllen Sie mich nicht so an. Was meinen Sie, wen Sie vor sich haben? Die werden einen Riesenstunk machen deswegen. Es riecht wie eine tote Ratte. Eine ist mal hinter meiner Schlafzimmerwand verendet, als ich noch ein Kind war. Sie mussten die Wand aufmeißeln, um sie rauszuholen. Sie haben wahrscheinlich alle Rattennester im Umkreis von Meilen aufgescheucht. Die werden sie zum Frühstück fressen. Ich werde den Kammerjäger rufen müssen, bevor ich gehe. Das Telefon geht nicht. Die haben wahrscheinlich die Leitung aufgefressen. Isolierung ist für die eine Delikatesse. Es gibt keine Ratten. Was macht sie da so sicher? Weil das kein Rattenloch ist. Was für ein Loch ist es dann? Ich glaube eigentlich nicht, dass es überhaupt ein Loch ist. Nein? Es ist ein Symbol. Das ist Ihre Meinung. Ich glaube, das ist ein Produkt meiner Einbildung. Sie meinen, das ist bloß ein Loch im Kopf? Ja. Hört sich für mich sehr weit hergeholt an. Was meinen Sie? Unterschreiben Sie die literarischen Theorien Ihres Mannes? Er sagt, es wird immer größer. Was? Das Loch? Jawohl. Ist das überprüft worden? Ein echtes Loch verhält sich nicht so. Es könnte ein durch Erosion verursachtes Schlundloch sein. In dem Fall ist das Gebäude unbewohnbar. Die Abrisskosten müssen dann aus Ihrem Nachlass bezahlt werden. Es hat keinen Boden. Echte Löcher haben Böden. Es gibt nur eine Methode, um es zu beweisen. Wie? Reinspringen. Was? Ja, wenn's ein Symbol ist, passiert Ihnen nichts. Es sei denn, es ist ungewöhnlich tiefgründig. Ich... Na los, dann haben Sie endlich Ruhe. Harry, wage das ja nicht. Wovor haben Sie Angst? Die Situation ist doch ziemlich prosaisch, wenn Sie mich fragen. Ziemlich gewöhnlich. Lass dir nichts von ihm einreden, Harry. Springen Sie. Oder möchten Sie lieber von mir gestoßen werden? Nein, Harry! Fehlt Ihnen der Mut, zu Ihren Überzeugungen zu stehen? Ich habe schon den ganzen Tag meine Zweifel. Wollen Sie diesem Geheimnis nicht auf den Grund gehen? Es gibt keinen Grund. Also, ich denke, Logik ist ein einziger Quatsch. Falsch. Logik ist der große Unterbau. Sie hält uns hoch. Ohne sie würden wir uns alle zu Tode stürzen. Die Logik sagt mir, dass dieses Loch echt ist. Es stinkt, es zieht und es ist schwarz. Ein falscher Schritt und man fällt. Die Logik sagt mir, dass das nicht geschehen kann. Warum? Weil das unwahrscheinlich ist. Je unwahrscheinlicher etwas scheint, desto wahrscheinlicher wird es geschehen. Besonders, wenn es unangenehm ist. Sind Sie wirklich Leichenbestatter? Das ist so ein Berufswitz. Immer gut für einen Lacher am Stammtisch. In Wirklichkeit habe ich keinen blassen Schimmer vom Bestattungswesen. Warum werden Sie der Leichenbestatter genannt? Interessiert Sie das wirklich? Ja. Weil ich in gewissem Sinne für die Bestattung der Leute sorge. In welchem Sinne? In dem Sinne, dass ich sie zu Leichen mache. Oh mein Gott! Hilfe! Hilfe! Sie schreien sich nur heiser! Es ist niemand da! Das Gebäude ist leer! Wir haben das ganze Haus für uns! Das muss ein Irrtum sein! Ich will Ihnen die verschiedenen Methoden aufzählen. Da gibt es Revolver, Jagdflinten, Halbautomatik, Sturmgewehre, Revolverkanonen, Bazookas mit Panzersprenggranaten. Es gibt nukleare, chemische und biologische Waffen. Einige meiner Kollegen schwören auf Gift, aber ich persönlich finde das melodramatisch. Wurfschlingen und Totschläger sind hübsch, aber ich bevorzuge das schlichte Messer. Das muss ein Irrtum sein. Ich sehe gerne das Blut fließen und natürlich ist es leise. Lärm ist in meiner Branche oft ein wichtiger Faktor. Wer hat sie geschickt? Leichensäcke. Eine Größe passt für alle. Oh nein! Harriet! Harriet! Psst! Im Schlaf sterben ist eine Gnade. Sie Schwein! Legen Sie sich nicht mit mir an. Ich bin ein geschulter Killer. Für wen arbeiten Sie? Für die Leute, die Sie verraten haben. Das waren Mörder! Die Regierung begeht keinen... kann keinen Mord begehen. Ipso facto. Aber wir haben für die Regierung ausgesagt. Wir waren Regierungszeugen. Regierungszeugen? Ja, Zeugen der Anklage. Wir wurden für unseren Bürgersinn belobigt. Sie haben uns in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Sie haben uns ein neues Leben versprochen. Da muss ein kleiner Irrtum passiert sein. Wie ist denn Ihr Name? Harry. Und sie ist Harriet. Familienname? Knoten. Das ist der Name, der mir genannt wurde. Sind Sie sicher, dass Sie keine Militärgeheimnisse verkauft haben? Das habe ich selbstverständlich nicht. Hier, ich habe ein Foto. Das ist der Kerl, den ich erledigen soll. Sieht völlig anders aus als ich. Ja, also, da ist eine Ähnlichkeit. Da ist überhaupt keine Ähnlichkeit. Um den Mund. Geben Sie es zu, dass da eine gewisse Ähnlichkeit ist? Nein. Er hat doch Ihre Ohren. Schauen Sie seine Nase an. Meine Nase sieht völlig anders aus. Nasen lassen sich leicht ändern. Ein Klümpchen Silikon und das ganze Gesicht sieht anders aus. Hier, das ist kein Silikon, das ist eine echte Nase. Ihre Nase ist operiert, Ihr Gesicht geliftet, eine Totalverwandlung. Nie in meinem ganzen Leben habe ich so ausgesehen wie der. Nie. Sie brechen mir das Herz. Was werden Sie tun? Auf Anweisungen warten. Haben Sie Kaffee? Kaffee? Ich schau mal nach. In der Küche. Sieh da. Hey, Harriet! Harriet! Aufwachen! Wo ist Harry? In der Küche. Mit einem Messer im Rücken? Nein. Kommen Sie. Fassen Sie mich nicht an! Warum legen Sie sich nicht ins Bett? Damit Sie mich darin ermorden können. Ich dachte, dann hätten Sie es bequemer. Erwarten Sie ja nicht, dass ich es Ihnen leicht mache. Harry! Geht's dir besser? Was tust du da drin? Ich mache Kaffee. Möchtest du eine Tasse? Ja, stark und schwarz. Ich möchte hellwach sein, solange er im Zimmer ist. Vielleicht bin ich noch lange hier. Vielleicht muss er uns doch nicht umbringen. Wie das? Es war alles ein Irrtum. Das ist vielleicht ein bisschen voreilig. Was? Vielleicht werde ich meine ursprünglichen Anweisungen doch noch ausführen müssen. Mein Mann ist ein unheilbarer Optimist. Das ist sein größter Fehler. Wann werden Sie das wissen? Wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen. Wann wird das sein? Wissen Sie, ich habe Harry gleich gesagt, hier geht was vor. Das ist nicht koscher. Sie sind am falschen Ort gelandet. Ja, ich hab's ja gewusst. Das ist sein miserabler Orientierungssinn. Ich will Harry ja nicht unrecht tun. Er hatte seine Anweisungen. Na, wer hat das dann vermasselt? Sie? Das geht nicht auf mein Konto. Ich habe genau das getan, was mir aufgetragen wurde. Ich bin kein kleiner Gangster, verstehen Sie? Irgend so ein gemieteter Killer, billiger Revolverheld oder primitiver Schlägertyp. Ich bin im Staatsdienst. Ich bin ein G12. Ich bin Magister der Philosophie. Ich bin eine Kapazität auf dem Gebiet der raffinierten Polemik und der durchtriebenen Machenschaften. Ich bin Verfasser einer Monographie über die 10 beliebtesten Trugschlüsse des 20. Jahrhunderts. Ich spreche 6 Sprachen, 2 davon tot. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Ich bin ein bestens ausgebildeter Attentäter. Ich habe Freunde an höchster und niederster Stelle. Ja, es ist immer gut zu wissen, mit wem man es zu tun hat. So, Kaffee. Tut mir leid. Gib keine Löffel. Harry ist auch so eine Art Philosoph. Ach ja? Ich hatte keine reguläre Ausbildung, aber ich liebe schöne Gedankengebäude. Er entdeckt in allem einen Sinn. Und sei es noch so unsinnig. Sie wären gut in meinem Job, Harry. Ach, Harry kann keiner Fliege etwas zuleide tun. Tut mir leid, aber ich kann das nicht gutheißen, was Sie tun. Aber Sie verstehen es. Ich finde, es schreit zum Himmel. Es ist im nationalen Interesse. Mordanschläge im nationalen Interesse. Terrorismus. Wenn alles andere versagt, ja. Ach, und das riesengroße Loch im Boden ist wohl auch im nationalen Interesse. Davon weiß ich nichts. Ich denke aber doch. Wollen Sie behaupten, ich bin ein Lügner? Ganz recht. Sie haben recht, ich bin ein Lügner. Ich bin sogar ein ziemlich guter Lügner. Also, was ist das dann? Ach, wissen Sie, da landen die Dinge. Was für Dinge? Ausschuss, Pfusch, die abgeschnittenen Haare beim Friseur, solche Dinge. Und wieso ist das hier? Ja, irgendwo muss es ja sein. Jeder will den Fortschritt, aber keiner will hinterher aufräumen. Jeder will eine Uhr, die im Dunkeln leuchtet, aber keiner will im Vorgarten eine Müllkippe. Mir wurde ein Haus mit Garten versprochen. Es würde alles vereinfachen, wenn Sie bereit wären, für uns zu arbeiten, Harry. Sie scheinen nicht zu verstehen, aus welchem Grund wir hier sind, weil wir schließlich genug hatten vom Bösen. Irgendwie ein altmodisches Wort, nicht? Wir konnten unsere Augen nicht länger verschließen. Wir sagten Nein. Gegen wen haben Sie ausgesagt? Welcher Fall? Der Eiscreme-Fall. Die? Die haben Sie laufen lassen. Was? Das glaube ich nicht. Die Urteile wurden durch eine höhere Instanz aufgehoben. Aber wir waren dabei. Wir haben Sie gesehen. Unzureichendes Beweismaterial. Wir haben gesehen, wie Sie Arsen ins Eis gestreut haben. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, Ihre Gesichter zu verbergen. Sie haben uns nur angesehen und gelacht. Sie haben mehrere hundert Menschen vergiftet, meistens Kinder, nur um irgendjemandes Frau umzubringen. Die Frau eines Kongressabgeordneten. Er forderte eine Untersuchung ihrer Umtriebe. Diese Mörder. Sie hätten uns auch umgebracht. Ihr habt uns Schutz versprochen und ein Haus mit Garten. Stattdessen haben sie uns in ein Gefängnis gesteckt, ohne Türen und Fenster und mit einem bodenlosen Loch, das immer größer wird. Es wird größer, Harry. Wir sollten die Möbel umstellen. Was werden Sie nun deswegen tun? Ich kann nichts ohne Anweisungen tun. Nach allem, was wir getan haben? Das war ein Versehen. Das kommt selbst in den besten Organisationen vor. Öffnen Sie die Tür und lassen Sie uns raus. Wir wollen zurückkehren. Sie ist abgeschlossen. Haben Sie denn keinen Schlüssel? Sie ist von außen abgeschlossen. Ach, ich hab satt. Wir halten das nicht mehr aus. Lassen Sie mich denen sagen, dass Sie für uns arbeiten werden. Keine Kompromisse mehr. Sie Ungeheuer! Was tun Sie da? Das nennt man die Politik des äußersten Risikos. Hören Sie auf, mich zu stoßen. Am liebsten würde ich... Vorsicht! Nichts bleibt offen. Wer sind Sie? Ich suche jemanden. Sie sind den Leichenbestatter? Richtig. Ich kann ihn nirgendwo entdecken. Er hatte einen Unfall. Ach. Er ist in die Grube gefallen. Ach, wie leichtsinnig. Wir hatten nichts damit zu tun. Ist doch so, Harriet. Er hat auf Anweisungen gewartet. Deswegen bin ich hier. Da ist ein Irrtum passiert. Ich weiß. Das kommt vor. Sie sind sehr verständnisvoll. Ich packe die Koffer. Dauert nur eine Minute. Wollen Sie fort? Wir wollen zurück. Wo wir hergekommen sind. Wie wir waren. Das ist alles nicht gerade planmäßig verlaufen. Wir haben ein Haus mit Garten erwartet. Das war ein Irrtum, dass wir hierher gekommen sind. Ein Computerfehler. Hätten Sie doch bloß eine der zahlreichen Möglichkeiten zur Selbstvernichtung ergriffen, die wir Ihnen geboten haben. Wir haben uns solche Mühe gegeben. Aber wir gehören hier nicht her. Ihnen ist ein Irrtum unterlaufen. Sehen Sie, das ist das Problem. Wir können das nie und nimmer zugeben. Nicht öffentlich. Wir regieren durch Unfehlbarkeit. Darauf gründet sich der Staat. Davon leiten wir unsere Amtsgewalt her, unser Recht zu herrschen. Quatsch. Aber Sie verstehen das, Harry, nicht wahr? Wir haben unser Leben riskiert, zum Wohle der Nation. Die Nation ist stolz darauf. Ich bin stolz darauf. Ihr Tod wird nicht umsonst gewesen sein. Ich möchte, dass Sie das wissen. Wir würden lieber nicht sterben. Das ist nur natürlich. Die Bindung ans Leben, selbst an ein Leben, das nicht lebenswert ist, ist unglaublich stark. Unser Leben ist lebenswert. Ihr Leben ist kein Schuss Pulver wert. Sie würden brutal ermordet werden, sobald Sie Ihr Gesicht zeigen. Aber wir haben jetzt andere Gesichter. Harry, Sie haben Proben von Ihrer Handschrift, Ihre Fingerabdrücke, Stimmanalysen, Ihre Zahnarztunterlagen, Blutproben, Röntgenaufnahmen. Diese Männer sind Profis und nicht leicht hinters Licht zu führen. Warum haben Sie sie laufen lassen? Es gibt zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen Ihrer Organisation und unserer Organisation. In vielen Fällen überschneiden sich unsere Interessen eher, als dass sie sich widersprechen. Die haben für Sie gearbeitet? Sehen Sie, unglücklicherweise brauchen wir sie. Wenn es uns auch nur im geringsten ernst ist mit der Verbrechensbekämpfung, und ich versichere Ihnen, es ist uns ernst, dann brauchen wir die Hilfe von Verbrechern. Ich schlage vor, wir bringen ihn um, solange wir noch eine Chance dazu haben. Aber Sie haben keine Chance. Sie hätten sich wirklich selbst entleiben sollen. Das Loch. Warum wird es immer größer? Es kommt Sie holen. Wir stehen jetzt an dem Punkt, wo wir bald in der Lage sein werden, sowas in jedermanns Wohnzimmer zu tun. Nach Belieben. Wie lautet die Botschaft? Begraben Sie unsere Irrtümer. Was sonst? Wie konnten wir zulassen, dass das weiterging? Stunde um Stunde. Ich hätte mich mit meinen Fingernägeln durch die Wand graben sollen. Ich hätte ihnen mit meinen bloßen Händen die Gurgel rausreißen sollen. Sie streuen Gift auf Eiscreme wie Zuckerstreusel. Ich hätte ihnen mit meinem Rasiermesser das Grinsen aus den Gesichtern schlitzen sollen. Warum dachten wir, es sei richtig wegzugehen? Ich hätte mich doch am gleichen Tag mit meinem Gürtel erhängen sollen. Geh von der Grube weg, Harry. Nenne mir einen guten Grund, warum nicht. Tu es nicht, Harry. Um Himmels Willen, tu es nicht. Wir kommen hier nicht raus. Das weiß ich. Kein Gnadenerlass vom Gouverneur in letzter Minute? Keine tollkühne Rettungsaktion? Keine große Flucht? Ich weiß. Es wird dunkel. Die Tage werden kürzer. Dieses Dunkel ist anders. Es erschreckt mich. Es ist nicht unseres. Wir haben es nicht gemacht. Die Tage werden kürzer. Und kälter. Es wird Winter. Den Winter mochten wir immer sehr, nicht wahr, Harry? Nenn mich Simon. Weißt du noch, Simon, wie gern wir zusahen, wie die Schneeflocken im Licht der Straßenlaternen fielen? Wenn du unter einem Zweig durchgingst, schüttelte ich den Schnee auf dich herunter. Mir in den Nacken, den nassen Schnee. Du hast Schneebälle gemacht. Dann heim und gleich ins Bett. Wir hatten einige gute Winter. Und Sommer. Ach, wie heftig wir uns immer geliebt haben in dem Zimmer am Meer. Gute Sommer, Simon. Viele, viele. Du möchtest also noch warten, Elisabeth? Ist das dein Wunsch? Ein bisschen noch, ja. Bis zum bitteren Ende? Vielleicht ist es gar nicht bitter. Niemand sagt, dass es bitter sein muss. Es ist ihre Dunkelheit. Wenn das Licht ausgeht, werden wir uns lieben. Du bist so bescheiden, selbst nach all den Jahren. Es ist besser im Dunkeln, nicht wahr? Ja. Wir taten, was wir konnten, meinst du nicht? Ja. Wir lebten in schrecklichen Zeiten. Wir lebten füreinander. Das hat die Zeiten nicht weniger schrecklich gemacht. Wir liebten einander. War das genug? Wir taten, was wir konnten. Halt mich. Fest. Ich habe gar keine Angst. Sowas ist Gift für meinen Rücken. Man sollte denken, bei all dem Geld holen die sich eine reguläre Umzugsfirma. Dafür sind die zu geizig. Naja, es könnte auch viel schlimmer sein. Stellen Sie sich vor, wir hätten es mit einem Konzertflügel zu tun. Manche Leute sind doch wirklich Schlampen. Finden Sie das nicht erniedrigend? Was? Jeden Abend dieses Bett machen. Nein. Meine Mutter hat mich zur Ordnung erzogen. Also ich würde es nicht machen. Sie tun, was Ihnen aufgetragen ist, genau wie ich. Sehen Sie mich etwa das Bett machen? Das gehört zu meinem Job. Wir haben beide unsere Jobs und besser, man beschwert sich nicht. Komisch, wie Sie immer darauf hereinfallen. Wer? Ach, die. Das ist der Schwebezustand des Zweifels. Kann sein. Die Kraft der Suggestion. Wird bei mir nicht wirken. Manche Leute sind leichter zu beeindrucken als andere. Mir ist aufgefallen, dass Leute mit einem schlechten Gewissen am ehesten drauf reinfallen. Früher oder später fallen sie alle drauf rein. Tja, das ist die Welt, in der wir leben. Ich mochte sie. Harry und Harriet? Ja, ich auch. Sie haben bis an ihr Ende geglaubt. Glaube hat doch etwas Rührendes. So wenige von uns haben ihn. Man könnte sagen, sie sind für ihren Glauben gestorben. Naja, so geht das eben. Fertig? Ja. Morgen Abend das Gleiche? Ich schau mal. Ein sehr ähnlicher Fall. Also dann, man sieht sich. Gute Nacht. Wege zur Panik von Norman Locke. Aus dem Amerikanischen von Heidi Zerning. Mit Hansi Jochmann als Harriet, Hansa Cipionka als Harry sowie Udo Schenk und Santiago Ziesmer. Technische Realisation Jonas Bergler.